Schließlich stieg er aus dem Bad, trocknete sich mit weichen Tüchern ab, die bereit lagen, und zog sich wieder an. Dabei kam es ihm so vor, als ob die Ampeln im Raum plötzlich düsterer brannten. Und dann drang ein Laut an sein Ohr, der ihm einen kalten Schauder über den Rücken jagte, ein Knirschen und Knacken, als ob ein großer Fels vom Eis zersprengt würde, und verklang in einem Ächzen, das immer leiser wurde. Bastian lauschte mit klopfendem Herzen und dachte an Grau Gramans Worte. Der Laut wiederholte sich nicht, aber die Stille war fast noch schrecklicher. Er musste wissen, was da geschehen war. Er öffnete die Tür des Schlafgemaches und blickte in die große Höhle hinaus. Zunächst konnte er keine Veränderung entdecken. Der Löwe saß noch immer in derselben Haltung auf dem schwarzen Felsblock und schien Bastian anzublicken. »Grau Graman, was geschieht hier? Was war das für ein Laut? Warst du es?« Der Löwe antwortete nicht und regte sich nicht. Aber als Bastian zu ihm trat, folgte er ihm mit den Augen. Bastian streckte zögernd die Hand aus, um die Mähne zu streicheln, doch kaum hatte er sie berührt, fuhr er erschrocken zurück. Sie war hart und eiskalt wie der schwarze Fels. Ebenso fühlten sich Grau Gramans Gesicht und Pranken an. Bastian wusste nicht, was er tun sollte. Er lief zum Ausgang der Höhle, ohne zu wissen, was er dort eigentlich sollte. Es konnte ja niemand in dieser Wüste sein, der Grau Graman zu retten vermochte. Aber da war keine Wüste mehr. In der nächtlichen Dunkelheit begann es überall zu glimmen und zu glitzern. Millionen winziger Pflanzenkeime sproßten aus den Sandkörnern, die nun wieder Samenkörner waren. Perlin, der Nachtwald, hatte von Neuem zu wachsen begonnen. Bastian ahnte plötzlich, dass die Erstachung Grau Gramans damit auf irgendeine Weise zusammenhing. Er ging wieder in die Höhle zurück. Das Licht in den Ampeln zuckte nur noch sehr schwach. Er erreichte den Löwen, schlang seine Arme um dessen mächtigen Hals und presste sein Gesicht an das Antlitz des Tieres. Nun waren auch die Augen des Löwen schwarz und tot wie der Fels. Grau Graman war versteinert. Ein letztes Aufzucken der Lichter, dann wurde es dunkel wie in einem Grab. Bastian weinte bitterlich und das steinerne Löwengesicht wurde nass von seinen Tränen. Zuletzt rollte er sich zwischen den gewaltigen Pranken zusammen und so schlief er ein.